Jesus längst vergilt. Ich kann mich nicht dem Neuen verlieren. Das Schwelgen im Damals wird so bitter, wenn man es geschehen lässt. Dabei ist es längst im schnellen Strom versunken. Lass das Leben jetzt geschehen, stell dir keine Fragen. Denn nur durch Denken kann nichts weitergehen. Lass das Hadern endlich sein, es schenkt dir keine Erfahrung. Hinterfragen bringt nichts mehr als still zu stehen. Das Gemüt ist noch betrübt von Tagen, die nicht wiederkehren und als Illusionen flüchtig bestehen. Ich will es wieder haben, doch bin schon längst nicht mehr, was ich damals war und beginne schon, mich im Leeren rumzuholen. Lass das Leben jetzt geschehen und stell dir keine Fragen, denn nur durch Denken kann nichts weitergehen. Lass das Hadern endlich sein, es schenkt dir keine Farbe. Das Hinterfragen bringt nichts mehr als still zu stehen. Dabei ist es längst schon ein Gefühl, das sich um sich selbst dreht. Es beschert mir schlechten Schlaf ein, es als ein verdrängter Traum überlebt. Spielt mir einen Streich und will mir meinen klaren Kopf nur verdrehen. Warum soll das so weitergehen? Lass das Dasein Wahrheit sein und höre auf zu klagen. Es wird kaum besser durch das Nacherzählen. Keine Offenbarung, nur das Strandgut deiner Stimme. Es wird nichts Schlimmes, wenn wir es falsch ansehen. Dabei ist es längst schon ein Gefühl, das sich um sich selbst dreht. Es beschert mir schlechten Schlaf, weil es als ein verdrängter Traum überlebt. Die Bilder scheinen nicht mehr fest umrissen, dass sie als Wahrheit durchgehen. Warum soll es nicht weitergehen?